Die Erweiterung meines Möglichkeitshorizonts hat Deutschland über die Jahre meines Studiums hinweg ungefähr 60.000 Euro gekostet. Rückzahlungsfrei, steuerfrei. Ich finde, dass jeder junge Mensch ein solches Stipendium verdient hat, nicht unbedingt nur fürs Studieren. Manche würden von 60.000 Euro vielleicht eine Wohnung oder ein Haus in der Stadt anzahlen, in der sie ihre Ausbildung beginnen. Manche würden sich eine mehrjährige Weltreise finanzieren oder das Geld sonst wie anlegen. Allen wäre gemein, dass sie am Beginn ihres Lebens als Erwachsene eine eigene Entscheidung treffen können, die nicht von existenzieller Sorge überschattet ist. Trotzdem wird es Menschen geben, die aus dem System fallen. Es wird nicht immer genug Arbeit für alle geben. Vor allem nicht auf dem Arbeitsmarkt einer Welt, in der durch Innovationen permanent neue Berufe geschaffen werden und andere veralten. Eine gerechte Gesellschaft braucht deshalb nicht nur eine lebensfeste Sozialhilfe, sondern auch einen großen öffentlichen Sektor, der Menschen aufnimmt und ihnen Möglichkeiten gibt, sich fortzubilden oder zu beschäftigen. Die teuren Maßnahmen und die Weiterbildungsinstitute, die sich um die Hartz-Gesetze herum gebildet haben und deren Geschäftsmodell auf nichts beruht, als auf dem Abzwacken von Steuergeldern für unnütze Beschäftigung und Schikanierung von Leistungsempfängern, ließen sich dadurch zerschlagen. Stattdessen könnte man es den Arbeitslosen freistellen, an einer öffentlichen Stelle zu arbeiten, als Verkäuferin im Sozialkaufhaus, in der Unterstützung von Senioren, als Vorleserin im Kindergarten, als Helfer in Bus und Bahn, als Schulweglotsin. Menschen wollen arbeiten. Menschen wollen Strukturen, die sie halten. Man muss sie nicht dazu zwingen.